Okay, alles klar. Schön, dass doch so ein paar zumindest gekommen sind. Ich meine, ich habe den Termin jetzt auch mit Absicht so gewählt, dass ich nicht so viele Leute erwartet habe. Ich rede heute ein bisschen über Nestor Makhno und den Anarchismus in der Ukraine. Das ist ein doch sehr großes und komplexes Thema. Da kann man auch sehr viel mehr noch sagen, als ich hier sagen werde. Dabei mache ich das sogar relativ gründlich in einigen Bereichen. Kurz zu der Struktur, wie der Vortrag aufgebaut ist. Ich werde zunächst einen kurzen geschichtlichen Überblick über die Vorgeschichte geben. Dann werde ich zum Hauptpunkt kommen, nämlich die Art, wie sich die Anarchisten dort organisiert haben und wie das freie Territorium der Ukraine aufgebaut war und wie sie sich auch selbst verstanden haben. Das Verhältnis zu den Bolschewiki, das für die Art, wie der Bürgerkrieg geführt wurde, einfach absolut wichtig ist und wie die Akteure der Revolution nach der Revolution die Revolution aufgearbeitet haben. Danach wäre es ganz schön, wenn wir noch eine Diskussion hinbekommen. Ich meine, wir sind auch so wenige Leute, dass das, glaube ich, relativ unmoderiert stattfinden kann. Das heißt, das wird vielleicht auch nochmal ganz spannend. So, zum Überblick erst einmal, was ist der Fokus von dem Vortrag? Weil, wie ich eben schon gesagt habe, man kann da unglaubliche Mengen sagen. Zum Beispiel, man könnte sich auf die Person von Nestor Makhno konzentrieren. Der war ein ungelernter Arbeiter aus einer Bauernfamilie, der 1905 radikalisiert wurde, sich Anarchisten angeschlossen hat, in Zwangsarbeit mehrere Jahre verbracht hat und einfach so ein gewisses Köpfchen für Militärstrategie und auch soziale Organisation hatte und dadurch einfach in diese Rolle reingerutscht ist als der de facto Kommandant der aufständischen Armee. Oder man könnte den ganzen Anarchismus in der Ukraine einfach nur als ein Nebenkapitel der russischen Revolution sehen. Das ist was viele Historiker machen, aber das ist, denke ich, nichts, was jetzt für diesen Vortrag wirklich interessant ist, weil für uns zumindest hier soll mal interessant sein, was haben die Anarchisten in dieser Zeit eigentlich gemacht und wie haben sie versucht, die Gesellschaft zu organisieren. Oder man könnte, und auch das ist interessant, das aus einer militärhistorischen Sicht sehen, weil die aufständische Armee in der Ukraine hat einfach durch die Art, wie sie aufgebaut war, viele Strategien, die im Zweiten Weltkrieg dann Normalität wurden, mobile Tiefenoperationen und mobile Infanterie eigentlich vorweggenommen. Was wir hier sehen, ist eine sogenannte Tatschanka, das war einfach eine Pferdekutsche mit einem Maschinengewehr drauf. Und die hatte ermöglicht, dass die Infanterie mit der Kavallerie zusammen vorrücken konnte, was später emuliert wurde in motorisierten Infanterieeinheiten und mechanisierten Infanterieeinheiten. Das heißt, man kann da sehr, sehr, sehr viel interessante Sachen in sehr viel Details anschauen. Aber worauf ich den Fokus legen werde, ist die Art, wie haben sich die Anarchisten organisiert, wie haben sie sich selbst verstanden und welche Hindernisse hatten sie und welche Erfolge hatten sie und welche Fehler haben sie gemacht. Fangen wir jetzt mit dem kurzen Überblick an. Die Vorgeschichte, die Ukraine ist historisch gesehen die Kornkammer des russischen Imperiums gewesen. Also die Ukraine ist geprägt von einer Geschichte von sehr brutaler, feudaler Unterdrückung, aber auch immer wieder von Aufständen und Widerstand gegen diese Unterdrückung. Die Ukraine ist auch bekannt dafür, dass sie dort die Kosakenbewegung anheimisch hatten und zumindest während dem Mittelalter war die Kosakenbewegung tatsächlich auch sehr radikal demokratisch mit tatsächlich auch auf Abruf wählbaren Anführern, die erst später dann vom zaristischen Russland mehr und mehr in die Strukturen eingebunden wurden und dem Zaren gegenüber hörig gemacht wurden. Das ist die Vorgeschichte weit bis ins Mittelalter hinein. Für die anarchistische Bewegung ist das erste große Ereignis die Aufstände im zaristischen Russland 1905. Der Hintergrund war der russisch-japanische Krieg, der von Russland ziemlich peinlich in der Weltöffentlichkeit verloren wurde. Russland musste Land an Japan abtreten, das Militär hatte sich gekränkt gefühlt, das Bürgertum in Russland hat sich gekränkt gefühlt und die Arbeiter hatten sowieso von vornherein das Gefühl, der Krieg macht keinen Sinn. Da sind mehrere 10.000 Mann, Menschen in Petrograd aufmarschiert und wurden von der Armee brutal zusammengeschossen. Hallo! Hallo! Ihr habt nicht viel verpasst. es gab hunderte Tote und tausende Verletzte in Petrograd und in dem ganzen zaristischen Russland kam es daraufhin zu Aufständen der verschiedenen sozialistischen und auch bürgerlichen Gruppierungen. Auch Lenin war zu dem Zeitpunkt wieder in Russland gewesen und danach wieder im Exil. Die Aufstände sind allerdings allesamt gescheitert und wurden gewaltsam niedergeschlagen. Das hatte auch innerhalb der Linken zu einer großen Diskussion geführt, wie ähnlich nach der Pariser Kommune. Wie kann man in Russland überhaupt eine Revolution starten? Das sind Fragen, die später sowohl die Anarchisten als auch die Bolschewiki sehr schwer beschäftigt hatten. In diesen Ereignissen von 1905 gab es diesen jungen Bauernsohn Nestor Machno, der ungelernter Fabrikarbeiter war in einer Stahlfabrik in der Ukraine und der davon so beeindruckt war, dass er angefangen hatte, sich zu radikalisieren und anarchistische Literatur zu lesen und sich 1906 auch einer anarchistischen Gruppierung anzuschließen. Im selben Jahr, Ende desselben Jahres, wurde er auch zum ersten Mal verhaftet wegen politischer Attentate, die er vermutlich auch wirklich durchgeführt hat, aber er wurde zumindest bei dieser Verhaftung wegen Mangels an Beweisen wieder laufen gelassen. 1910 hatte dann ein Spitzel die Gruppe infiltriert und die gesamte Gruppe wurde inhaftiert und eigentlich alle Beteiligten zum Tode verurteilt. Er selbst, weil er noch so jung war zu dem Zeitpunkt, weil sich seine Mutter sehr stark für ihn eingesetzt hatte, wurde stattdessen zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt und in Moskau in ein Hochsicherheitsgefängnis gesteckt. Da ist er auch immer wieder aufgefallen, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat und er wurde zusätzlich zu seiner Inhaftierung auch immer wieder in Ketten gelegt. Und dort hat er auch viele andere Anarchisten, die später maßgebend waren, während den Protesten während dem Aufstand kennengelernt, unter anderem Arshinov, der auch die Geschichte der Machno-Bewegung geschrieben hat. 1917, während der Februarrevolution, wurden alle politischen Gefangenen in Moskau freigelassen und er kehrt noch im März des Jahres in die Ukraine zurück. Dort gründet er in seinem Heimatdorf Gulai Polske, wenn ich den Namen richtig ausspreche, Bauerngewerkschaften und ein lokales Sowjet, um die Bauern zu organisieren. Das Ziel ist es, den Bauern ein Leben zu ermöglichen, in dem sie selbst bestimmen, wie sie sich organisieren können, in dem sie keine Lohnarbeit brauchen, in dem sie nicht von irgendeinem Staat bevormundet werden. Das heißt, bei dieser Organisierung war auch schon immer ein Hintergedanke, dass es auch in die militärische Organisierung schlussendlich gehen wird. Genauso während im März 1917, Russland ist destabilisiert, es ist immer noch der Erste Weltkrieg und die Februarrevolution hat im ganzen zaristischen Russland dazu geführt, dass es auch separatistische Kräfte gab. Diese haben sich in der Ukraine als nationalistische Separatisten formiert unter dem General Peltjura, die dann auch ein Parlament eingesetzt haben, das allerdings aus den Militärstrukturen hervorgegangen ist. Die Bolschewisten konnten allerdings dadurch zunächst innerhalb der Ukraine keine eigene Staatsstruktur errichten, weil die Staatsstrukturen fast vollständig kontrolliert waren von den bürgerlichen Kräften. Auf dem Land dagegen kam es immer wieder zu spontanen Aufständen gegen Großgrundbesitzer, Enteignungen und Vertreibungen der Großgrundbesitzer und diese waren dann maßgeblich unter anarchistischen Prinzipien, weil die bolschewistischen Organisationsprinzipien gar nicht andocken konnten. Es gab dort nicht genügend Bolschewisten, die Einfluss hatten auf die Revolution. Im August 1917 ließ dann Machno in seiner Heimat auf Entschluss des Sowjets ein Inventar aufstellen von allen Besitztümern der Großgrundbesitzer, von allem Landbesitz und von allen Sachen, die in den Hallen rumstanden. Und es wurde beschlossen, dass der Besitz gemeinschaftlicht wird und dass alle Gutsbesitzer mit den Arbeitern gleichgestellt werden. Das heißt, sie müssen auch auf den Feldern arbeiten, wenn sie irgendetwas davon haben wollen, was auf den Feldern wächst. Und sie haben keine Privilegsposition mehr. Und das Land gehört de facto nicht mehr den Gutsbesitzern, sondern dem revolutionären Sowjet. Diese Vergesellschaftlichung des Besitzes wurde dann mehr oder weniger Modell in dem südöstlichen Teil der Ukraine, wo sich immer mehr in den Dörfern solche basisdemokratischen Arbeiterräte ausgebreitet hatten. Das nächste große Kapitel für die Ukraine ist das sogenannte Hetmanat oder offiziell der Staat der Ukraine. Was wir hier sehen, ist die deutsche Delegation, die sich mit der bolschewistischen Delegation trifft, um einen Friedensvertrag für die Ostfront auszuhandeln. Der Frieden von Brest-Litovsk, der in der sogenannten russischen Festungsstadt ausgehandelt wurde. Die Bolschewiki hatten dabei immer versucht, die Verhandlungen so weit wie möglich noch hinaus zu zögern, dass Deutschland eventuell den Krieg an der Westfront verliert, mussten dann allerdings doch den Friedensvertrag nach deutschen Bedingungen akzeptieren. Und dabei wurde die Ukraine laut dem Friedensvertrag zu einem unabhängigen Staat. De facto wurde sie allerdings schon wenige Tage später komplett von Deutschland und Österreich-Ungarn besetzt. Und das Parlament der bürgerlichen Kräfte, das dort bisher gewaltet hatte, wurde aufgelöst und stattdessen wurde dieser Herr hier eingesetzt, ein russischer Großgrundbesitzer, der ein Parlament eingesetzt hatte, das eigentlich auch nur aus Großgrundbesitzern bestand. Es erinnerte ein bisschen an das Junker-System in Preußen. In dieser Zeit konnte er sich nur an der Macht halten, weil das gesamte Land von Deutschland besetzt war. Ohne die deutschen Truppen wäre er nicht einen Tag an der Macht geblieben. Und die Deutschen hatten auch sehr, sehr schweren Zwangsexport von allen Lebensmitteln, allem Vieh, allem Gut aus der Ukraine befohlen. Deutschland war in diesem Zeitpunkt eigentlich schon am Verhungern. Eine Seeblockade von Großbritannien hatte das Land schwer gebeutelt und der Krieg war eigentlich auch schon fast verloren. Das war so eine Verzweiflungsaktion der Mittelmächte gewesen, wo sie gehofft hatten, jetzt vielleicht noch den Krieg gewinnen zu können, indem sie die Ukraine ausplündern. Aber weil die ukrainische Bevölkerung, wie wir jetzt auch sehen werden, Widerstand geleistet hat, hat es auch nie so gut funktioniert, dass es die deutsche Bevölkerung auch nur hätte versorgen können. Im Sommer 1918, nachdem also dieser Hetman eingesetzt wurde, gründete sich dann auch die sogenannte Machnow China, die immer so genannt wurde, weil Machnow der de facto Anführer der Bewegung war. Allerdings eigentlich hieß sie die Revolutionäre Aufständische Armee der Ukraine. Neben dem bewaffneten Kampf wurden diese in dem Gebiet de facto zu einer Art Avantgarde der Revolution, weil sie immer, wenn ein Dorf befreit war, die ersten waren, die sich dann darum gekümmert haben, dass dort Organisation stattgefunden hat, dass dort die Leute die freien Räte bilden konnten, dass der Besitz neu verteilt wurde und dass die Großgrundbesitzer auch vertrieben wurden. Im November 1918, nachdem Deutschland den Krieg auch verloren hatte, verließen die deutschen Truppen die Ukraine, das Hetmanat bricht sofort zusammen, der Hetman, den wir eben gesehen haben, flieht sogar mit den deutschen Truppen einfach aus der Ukraine und in der Folge ist die Ukraine für die weiteren Jahre bis 1922 eigentlich ein Bürgerkriegsgebiet. Das sind so die vier großen Parteien, das ist noch nicht einmal alles, was da passiert ist. Es gab auch noch Konflikte mit Polen in derselben Zeit, sowohl zwischen der Roten Armee als auch zwischen der ukrainischen Volksrepublik. Und sämtliche Fraktionen hier waren eigentlich miteinander verfeindet. Die Weiße Armee und die ukrainische Volksrepublik sind nie aneinander geraten, richtig. Deshalb gab es da keine offiziellen Feindschaften. Und die Machnow China und die Rote Armee hatten mal Bündnisse, mal waren sie Todfeinde. Das werden wir auch noch später sehen. Die Weiße Armee ist hauptsächlich aktiv gewesen unter dem General Dienikin, aber auch später unter dem General Wrangel. Aber in diesem Fall habe ich Dienikin genommen, um das zu repräsentieren. Gut, dann kommen wir zum großen Punkt, nämlich, okay, sind da diese Aufständischen in der Ukraine aufgetaucht, haben eine aufständische Armee gegründet, wie haben die sich selbst verstanden, was wollten sie und wie haben sie versucht, es umzusetzen in ihrer konkreten Organisation? Der Bürgerkrieg zunächst bedeutete, dass sie selten ein Gebiet wirklich lange kontrolliert hatten. Das Gebiet, das hier rot eingefärbt ist, ist das Gebiet, in dem relativ stabil immer die anarchistischen Strukturen vorhanden waren, das freie Territorium der Ukraine. Das war allerdings zeitweise fast der gesamte Süden der Ukraine und für eine Weile lang auch nur der Westen der Ukraine, also eher gesagt der Südwesten der Ukraine, hier das Stückchen, wo man noch diese kleine Insel sieht, nebendran. Das liegt einfach daran, weil sie mal von den Zaristen zurückgedrängt wurden, dann auch später wieder von der Roten Armee. Das Gebiet allerdings ist das, in dem wirklich fast konstant die anarchistische Organisation vorhanden war. Ja, überall dort, wo natürlich die Republikaner, die Zaristen oder die Bolschewiki das vorgefunden hatten, wurden die Rätesysteme, die von Anarchisten eingesetzt wurden, zerstört und durch andere Organisationen ersetzt. Durch Militärtribunale, durch von der Partei eingesetzte Räte oder durch bürgerliche Parlamente. Das Gebiet war sehr, sehr ländlich, was auch die Bewegung sehr geprägt hat. Die einzigen beiden Großstädte, die zwischendurch erobert wurden, waren Alexandrowsk und Katharinoslaw. Und diese wurden nur wenige Wochen gehalten, bevor die Zaristen sie wieder eingenommen hatten. In diesen Wochen hatte man durchaus mehr Probleme als in ländlichen Gebieten, hauptsächlich deshalb, weil es zu wenige Leute gab, die Erfahrung damit hatten, wie in einer Stadt die Organisation funktioniert. Es waren allerdings trotzdem auch erste Erfolge zu verzeichnen. Also in Alexandrowsk hatten sich die Eisenbahnarbeiter schon so weit organisiert, dass wieder die Eisenbahnen entsprechend gefahren sind wie vorher, dass man reguläre Fahrpläne hatte, und die Bäckerverbände hatten auch schon angefangen, eine Gewerkschaft und ein Rätesystem aufzubauen und die Stadt wieder mit Brot zu versorgen. Das heißt, es sind schon Dinge passiert, aber es war alles sehr viel schleppender als auf dem Land, wo die Organisation eigentlich immer sehr gut geklappt hatte. Bei dem Höhepunkt der größten Ausdehnung des Gebiets waren 7 Millionen Menschen im freien Territorium, haben dort gelebt, und zwischen 1 und 1,5 Millionen waren direkt in den basisdemokratischen Sowjets organisiert, die dann wieder in der föderalen Struktur auch organisiert waren. Das heißt, man kann sehen, das Ganze war davon geprägt, dass man im Bürgerkrieg nicht sofort alles kontrolliert hat und in jedem einzelnen Dorf genau diese Organisationsstruktur durchgebracht hatte. Aber es war schon ein sehr signifikanter Anteil von Menschen, die unter diesem System gelebt haben und sich auch irgendwie damit arrangieren konnten. Gut, das Selbstverständnis dieser Bewegung war, man hatte sich als die Erfüllungsgehilfen des direkten Willens der Bauern und Arbeiter gesehen, ohne irgendwelche Mittelmänner, ohne irgendwelche Menschen, die dazwischen stehen. Und man hatte Solidarität mit allen Werktätigen aller Länder gesehen. Aschinow beschreibt das so, dass eine der freien Kommunen, die entstanden ist, zum Beispiel sich Rosa-Luxemburg-Kommune genannt hatte. Nicht, weil sie in irgendeiner Weise marxistisch oder Rosa-Luxemburg verpflichtet war, sondern weil sie einfach gesagt haben, das ist eine Märtyrerin der Arbeiterbewegung und nach der benennen wir uns. Sie hatten auch sich immer wieder als die Erben der Ursprünge der Oktoberrevolution gesehen, bevor diese nach ihrer Ansicht durch die Bolschewiki irgendwie verdorben geworden wäre. Dabei wollten sie immer freie Kommunen ohne Parteivorgabe einrichten. Bei manchen Historikern findet sich da das Missverständnis, dass die Parteiarbeit komplett verboten gewesen wäre im freien Territorium. Das ist nicht ganz korrekt, aber Parteien durften nur Weisungen durchführen, wenn sie von der gesamten Bevölkerung dort auch akzeptiert werden. Also wenn das gesamte Dorf sagt, wir wollen jetzt einen bolschewistischen Rat einführen, dann hätten die das gedurft. Es ist meines Wissens nach aber nur im absoluten Ausnahmefall passiert. Prinzipiell galt eine Autonomie der Kommunen, das heißt, man hat gesagt, jedes Dorf, jede Fabrik und so weiter ist erstmal unabhängig, aber es gibt das Angebot, dass es sich in der Föderation organisiert, was von eigentlich auch allen wahrgenommen wurde, weil die Leute dort natürlich verstanden haben, alleine kriegt man nichts gebacken, alleine kann man nicht leben, nur in seinem kleinen Dorf, die Produktion funktioniert nicht ohne die Vernetzung untereinander. Es gab eine Pflicht zur Arbeit für alle, die an den Früchten der Arbeit teilhaben wollten. Das ist einfach auch sehr, sehr typisch für die Arbeiterbewegung damals. Das war das Selbstverständnis von fast allen Arbeiterbewegungen dieser Zeit. Man hatte sich definiert, das ist auch der nächste Punkt, als eine Art höhere Gesellschaftsform, die jetzt die Müßiggänger, den Adel und das Bürgertum ablösen würde, sodass alle arbeiten, die Arbeit gerecht verteilt wird, deshalb auch alle weniger arbeiten müssen unterm Strich, aber es eben keine Menschen gibt, die nach deren Verständnis parasitär eben den Profit abschöpfen und der Rest quasi Sklavenarbeit verrichten muss. Es gab eine Gewährung von Presse-, Versammlungs-, Gewerkschafts- und Redefreiheit. Die war auch weitestgehend so eingehalten worden. De facto war es allerdings so, dass nicht-sozialistische Gruppierungen schlicht keine Machtpräsenz mehr hatten in den befreiten Territorien. Man hatte die Großgrundbesitzer vertrieben. In den Städten, die zwischendurch besetzt wurden, gab es noch Organisationen der Menschewiki, aber gerade auf dem Land gab es fast nur ein paar bolschewistische und zum größten Teil anarchistische und sozialistische Publikationen. Was verboten war, war in irgendeiner Weise Räte einzusetzen, die nicht demokratisch organisiert waren. Es war verboten, Leute irgendwie durch Parteien einzusetzen oder reine Repräsentantenwahl durchzuführen. Gut. Wie kann man sich jetzt so einen freien Sowjet vorstellen? Naja, in jedem Dorf, in jeder Nachbarschaft, in jeder Kommune und in jeder Fabrik sollten Vollversammlungen stattfinden. In den Dörfern hat das auch ohne Probleme geklappt. In den Städten war es nie so durchgesetzt, dass eine Stadt jemals das vollständig umgesetzt hatte. Für die Verwaltungsarbeit, die stattfinden sollte, wurden temporäre Ämter erhoben, bei denen man gesagt hat, naja, solange das verwaltet werden muss, gibt es dieses Amt. Aber es ist nicht institutionell festgelegt, dass dieses Amt immer geben muss. Und die Ämter wurden per imperativem Mandat vergeben. Das heißt, es gab eine Weisung, die während der Vollversammlung ausdiskutiert wurde, das soll das Amt durchführen. Und danach war es eigentlich nur ein Sekretär, der verpflichtet war dieser Weisung. Und wenn er sich da nicht dran gehalten hat, dann konnte die Vollversammlung ihn auch jederzeit wieder rausschmeißen. Und aus diesen Vollversammlungen wurden dann auch Delegierte, auch wieder mit einem imperativen Mandat, in die höher gelegenen Bezirkskongresse und schlussendlich in das höchste Organ, die sogenannten Rajonkongresse, geschickt, wo dann Entscheidungen besprochen wurden, die das gesamte Gebiet betroffen haben, insbesondere die wirtschaftliche Koordination und die Planung der Wirtschaft. Auf der föderativen Ebene sah das Ganze dann so aus, und das unterscheidet das auch sehr von dem anarchistischen Selbstverständnis, das auch heute noch sehr üblich ist. Mehrheitsentscheidungen auf den Kongressen, und zwar auch von einfacher Mehrheit, waren verbindlich und durchsetzbar. Das heißt, wenn auf dem Kongress entschieden wurde, jetzt gibt es eine allgemeine Mobilmachung und wir holen Nahrungsmittel, um die Armee zu versorgen, und das wäre nur mit 51% erlassen worden, dann wären trotzdem alle Teilnehmer des Kongresses dazu verpflichtet gewesen, sich daran zu halten. Das ist durchaus etwas, das hier umstritten ist in der anarchistischen Organisationsform. Diese Exekutivaufgaben wurden durch ein gewähltes Sekretariat durchgeführt, das auch wieder per imperativem Mandat eingesetzt wurde und bei jedem Kongress sich erneut der Wahl stellen musste. Entscheidungen wurden eben auf Versammlungen von Delegierten der beteiligten Kommune gefunden, den sogenannten Rajonkongressen. Und das Ziel war immer, alle die verschiedenen anarchistischen Strömungen zu einigen und trotzdem größtmögliche Freiheit, größtmögliche Autonomie der Arbeiter und Bauern zu ermöglichen, ohne dass man den Krieg verliert, ohne dass die Bevölkerung nicht mehr versorgt werden kann. Die erste große Versammlung, die dabei wichtig ist, noch bevor das Freie Territorium als solches organisiert war, war die sogenannte Nabat-Versammlung. Da wurde auch die Organisation, die dann Nabat hieß, gegründet. Nabat heißt Alarm oder Alarmtrommel, das war ein traditionelles ukrainisches Ding, das sich jetzt auch nicht vorher gekannt hat. Und das war im Prinzip die gesamte Ukraine umfassende anarchistische Föderation, also so ein bisschen wie hier in Deutschland die FDA. Da wurden auch die Prinzipien festgelegt, dass man gesagt hat, es gibt so etwas wie eine organisatorische Einheit und die Entscheidungen sind verbindlich und man muss sich danach auch dran halten, alle Organisationen, die daran teilnehmen. Und dort wurde auch zum ersten Mal ein Sekretariat gewählt, das sich später um die Exekutivaufgaben kümmern sollte. Das Hauptorgan des Freien Territoriums, als es organisiert war, war allerdings dann der Rajonkongress. Das war so etwas wie die Hauptversammlung, ein alles jedes halbe Jahr stattfindendes Mischung aus Parlament und Exekutivorgan, wo einfach die Fragen diskutiert wurden, die gerade im Raum standen. Dazu wurden Delegierten aus allen Dörfern, aus allen Fabriken und so weiter zu dem jeweiligen Veranstaltungsort geschickt, und das Hauptziel war es, die wirtschaftliche Planung und Koordinierung und die Klärung gemeinsamer Fragen durchzuführen. Während der Zeit fanden drei Rajonkongresse statt. Es war angesetzt, alle 6 Monate einen stattfinden zu lassen. Der vierte wurde jedoch von Trotzki dann für illegal erklärt und konnte nicht mehr stattfinden, was, naja, ein bisschen in der Luft stehen lässt, wie stabil das ganze System tatsächlich gewesen wäre. Der erste Rajonkongress fand am 23. Januar 1919 statt. Ich habe keine sehr genauen Zahlen gefunden, wie viele Delegierte anwesend waren. Das genaueste, was ich gesehen hatte, waren mehr als 40. Also waren es wohl mehr als 40. Ich schätze so 12.000. Die Hauptthemen da waren Djenikin und Peljura. Also wie will man umgehen mit der Weißen Armee, die im Osten der Ukraine sich formiert hatte und zu diesem Zeitpunkt auch schon angefangen hatte, Pläne zu schmieden, nach Moskau vorzustoßen. Und wie will man mit den bürgerlichen Kräften im Westen umgehen, bei denen die einen Waffenstillstand angeboten hatte, der allerdings auch wieder abgelehnt wurde von Anarchisten, weil man sie als Feinde der Arbeiterklasse wahrgenommen hatte. Abwehr der Konterrevolution war das Hauptthema des Kongresses also. Und auch die Frage, ob man ein Bündnis mit der Roten Armee eingehen kann und ob die Rote Armee daran ein Interesse hat. Und eine Einberufung eines zweiten Kongresses so zeitnah wie möglich, weil zu diesem Zeitpunkt noch relativ wenige Leute da waren. Der zweite Rajon-Kongress fand dann etwa einen Monat später statt, am 12. Februar 1919, wo sich 245 Delegierte aus 32 Bezirken versammelt hatten. Die Hauptthemen da waren, man hatte sich jetzt auch entschlossen dazu, den Kampf gegen Djenikin durchzuführen und wie dieser durchgeführt werden sollte. Dazu entschloss man sich, eine freiwillige Mobilisierung in allen Dörfern durchzuführen. Die war auch größtenteils freiwillig. Aber de facto sind viele Delegierte vom Rajon-Kongress in ihre Dörfer zurückgegangen und haben eigentlich erzählt, naja, es ist jetzt schon so, jeder, der kämpfen kann, soll bitte mitkommen und das ist de facto verpflichtend. Der größte Teil war freiwillig, aber es gab in einigen Dörfern auch einen extremen Druck bis hin zu einer Zwangsmobilisierung. Das ist immer noch in keinem Verhältnis dazu, wie jede normale Armee zu dem Zeitpunkt agiert hat, inklusive auch der Roten Armee. Es hatten sich dann auch tatsächlich so viele Freiwillige gefunden, dass gar nicht genug Waffen da waren, um sie auszurüsten. Ja, die anderen Themen waren so ganz grundlegende Dinge, also quasi Gesetzgebung innerhalb dem Bereich. Judenpogrome wurden verboten, was ein Thema war, weil die Ukraine hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, etwa 10% jüdische Bevölkerung. Und der Antisemitismus war gerade im nationalistischen und zaristischen Lager sehr, sehr, sehr vorherrschend. Es gab auch innerhalb der Schwarzen Armee einen General, der Judenpogrome durchgeführt hatte, der sich dann auch von der Schwarzen Armee losgelöst hatte, weil er unzufrieden war mit der Art, wie sie vorgegangen ist. Also die Schwarze Armee ist die Machno China. Der wurde dann von Machno unter einer falschen Verbrüderung eingeladen auf dem Kongress vor der Armee, angeklagt wegen der Judenpogrome, die er durchgeführt hat, und als er dann dem Gericht fliehen wollte, erschossen. Also man hatte diese Judenpogrome wirklich nicht toleriert, bis hin dazu, dass kurzer Prozess gemacht wurde. Es gab Verbot von Plünderungen durch die Armee, was sehr wichtig war, weil man immer gewährleisten wollte, dass die Bauern die Armee auch freiwillig unterstützen und nicht dazu gezwungen werden, ihr Korn abzugeben. Das hat eigentlich bis 1922 auch noch so funktioniert. Es gab keinen Zeitpunkt, zu dem es Hungerprobleme innerhalb der Armee gab. Es gab eher Versorgungsprobleme, was Industriegüter wie Munition angeht. Und der Landbesitz wurde verboten. Land durfte niemandem gehören. Jeder durfte Land bestellen, solange er dabei keine Lohnarbeit in irgendeiner Weise einsetzt. Um die Verwaltung innerhalb des freien Territoriums durchzuführen, wurde ein sogenannter revolutionärer Kriegssowjet einberufen, also ein revolutionärer Kriegsrat. Der sollte die Koordination zwischen aufständischen Armee und der Bevölkerung gewährleisten, die Freiwilligen rekrutieren und die Versorgungsfrage gewährleisten. Er war jederzeit durch den Kongress auflösbar und musste sich bei jeder Versammlung erneut der Wahl stellen, und er war das Exekutivorgan der Beschlüsse des Kongresses. Weiterhin, dann der dritte Rajon-Kongress fand am 20. Oktober 1919 statt. Hier waren schon 270 Delegierte aus 72 Bezirken anwesend, und da war auch der Kongress, wo am meisten diskutiert wurde, am meisten Fragen aufgearbeitet wurden. Das erste große Hauptthema war, welche politische Struktur sollte das Territorium haben. Man lehnte weiterhin den zentralisierten Staatsbesitz nach bolschewistischem Modell ab, weil die Bauern darin auch keinen Sinn gesehen hatten, und man wollte die föderative und autonome Struktur weiterhin stärken. Ein weiteres Hauptthema war, wie will man nachhaltig die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Es gab zu diesem Zeitpunkt noch keine großen Probleme, was Hunger und so angeht, aber es war immer die Frage, wie will man, wenn dann auch Städte schlussendlich befreit werden, die Koordination zwischen Stadt und Land hinbekommen. Diese Frage wurde leider nie vollständig geklärt, weil nie viele Städte erobert waren. Zu diesem Zeitpunkt gab es von den 270 Delegierten nur eine kleine zweistellige Zahl, ich glaube etwas über ein Dutzend Delegierte, die tatsächlich Fabrikarbeiter waren. Und von denen waren 6 Fabrikarbeiter aus Protest aus dem Rajon-Kongress wieder abgereist, weil Machno eine große Rede gehalten hatte, dass sie als Menschewiki Kettenhunde der Bourgeoisie gewesen wären. Das heißt, es war auch ein sehr rauer Ton gegenüber gerade den Menschewiki auf den Kongressen immer wieder gewesen. Wie gesagt, das Thema wurde leider nie vollständig geklärt. Das andere große Thema war die Einrichtung von Bildungsstätten. Das war, wie gesagt, ein sehr ländliches Gebiet. Und die Alphabetisierung der Bevölkerung war ein riesiges Thema. Es wurden auch in der Zeit viele Schulen eingerichtet. Dafür war das Revolutionäre Kriegssowjet zuständig als Exekutivorgan. Ah, da kommt noch jemand. Hallo. Ein großes Problem dabei war auch, dass man zum Teil einfach nicht genügend Lehrer hatte. Also hatte man immer wieder Appelle geschrieben an die Städte innerhalb von Russland, dass sich auch Leute finden, die eben unterrichten. Das andere große Thema war die Wiederwahl des Revolutionären Kriegssowjets, ob der seine Arbeit gut gemacht hat. Dabei gab es keine Beanstandungen und er wurde mit großer Mehrheit wiedergewählt. Na? Und das war gar nicht ein Hauptthema, aber eines, das recht interessant ist, um zu verstehen, wie die Organisation dort stattgefunden hat. Auf dem Rajok-Kongress wurde angesprochen, dass in einer der von den Aufständischen besetzten Städte der Geheimdienst der Aufständischen Armee sich fehlverhalten hätte und seine Autorität benutzt hätte, um sich selbst zu bereichern, was dann noch gegen das Plünderungsverbot verstoßen hätte. Und dazu wurde noch auf dem Kongress direkt ein Komitee einberufen, um diesen Fall zu untersuchen und den Geheimdienst stärker zu kontrollieren. Dieser Geheimdienst ist deshalb recht interessant, weil er absolut kriegsnotwendig war. Unter anderem wurde dadurch ein Mordanschlag auf Machnow verhindert, der von Trotzki in Auftrag gegeben wurde. Gleichzeitig war sich die Bewegung immer dessen bewusst, dass der Geheimdienst ein problematisches Ding ist. Am Anfang hatte der Geheimdienst zum Beispiel die Erlaubnis, Disziplinarmaßnahmen durchzuführen, um die Disziplin innerhalb der Armee zu erhalten. Man hat dann allerdings festgestellt, dass die Disziplin dadurch eher gesunken ist, weil er dieses Recht immer wieder missbraucht hat. Man hat dann dieses Recht auch wieder entzogen und tatsächlich hat der Geheimdienst dann auch nicht einfach weitergemacht, sondern er hat dieses Recht nicht mehr ausgeübt, Disziplinarmaßnahmen durchzuführen. Das zeigt so ein bisschen diese Balance, die die Organisation der Aufständischen Armee versucht hat zu finden zwischen der Realpolitik und der Einhaltung der revolutionären Ideale. Der vierte Rayon-Kongress war einberufen worden schon für den 15. Juni 1920, konnte dann allerdings nicht stattfinden. Zum Ende der Tagung des dritten Rayon-Kongresses erreichte den Kongress ein Telegramm von Trotzki, in dem gesagt wurde, jeder, der daran teilnimmt, ist ein Hochverräter und ihm droht die Todesstrafe. Es wird angenommen, dass dort noch mehr Delegierte aufgetaucht wären und die großen Hauptthemen wären erneut gewesen, die Versorgungsfrage zwischen Stadt und Land, wie will man weiterhin mit den Bolschewiki umgehen und natürlich die Wahl des Revolutionären Kriegssowjets erneut. Allerdings hat er nie stattgefunden, weil man dann auch immer mehr in den Konflikt mit der Roten Armee geraten ist und Trotzki schlussendlich verboten hat, dass er in irgendeiner Weise stattfindet. Gut, das letzte große Organ innerhalb der Organisationsstrukturen des aufständischen Gebiets war die Revolutionäre Aufständische Armee der Ukraine selbst. Die Armee hatte eine demokratische Kommandostruktur, das heißt auch dort jede Einheit hatte ihren direkten Kommandanten gewählt. Die hatte daraufhin schon eine Befehlsgewalt, also es gab Befehl und Gehorsam, allerdings er musste sich auch immer wieder der Wahl stellen. Also die Struktur konnte sagen, die Einheit konnte sagen, was du da gemacht hast, das ist Wahnsinn gewesen, du hast uns in den Tod geschickt und ihn dann abwählen und einen anderen einsetzen. Das heißt, das Amt wurde nach Vertrauen vergeben und nach der gefühlten militärischen Kompetenz. Das hat sich dann auch in die höheren Gebiete durchgesetzt. Das heißt, auch die obersten Generäle waren de facto zurückverfolgbar gewählt von den unteren Strukturen. Zum größten Teil wurde das eingehalten. Es gibt einzelne Fälle, in denen bekannt ist, dass Generäle auch Kommandanten ernannt haben. Das wurde allerdings auch akzeptiert. Das heißt, es war ein Ausnahmefall, es war eine Randerscheinung, die einfach stattgefunden hat, wenn man gesagt hat, naja, wir müssen jetzt nicht unbedingt eine Wahl einhalten, wir wissen schon, dass du den richtigen Typen einsetzen wirst. Außerhalb von großen Schlachten, wo es dann eine größere Koordination gab, hatte jede von den Sektionen eine sehr große Autonomie, was ihnen auch gerade im Guerillakampf Vorteile gebracht hatte. Zum Höhepunkt hatte die Armee 103.000 Mann umfasst, davon 83.000 Infanteristen, 20.000 Kavalleristen. Sie hatten etwa 1.500 Maschinengewehre, etwa über 100 Artilleriestücke, 7 Panzerzüge und, da habe ich keine Zahl gefunden, aber einige Panzerautos. Man sieht hier relativ viele Kavalleristen für so eine Armee von den Anteilen her, was auch auf die Tradition in der Ukraine zurückgeht. In demselben Gebiet waren ja auch die Kosaken aktiv. Strategisch gesehen hatten sie Guerillataktiken und mobile Tiefenoperationen. Das heißt, sie haben den Gegner versucht auszumanövrieren, seine Versorgungslinien anzugreifen, ihn dann zu umzingeln und zu schlagen. Was auch eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat. Sie haben immer versucht, große Schlachten eigentlich zu umgehen. Ein Teil der bolschewistischen Geschichtsschreibung sagt immer, sie haben nur eine große Schlacht geschlagen und die war eigentlich mehr so ein Stalemate, also ein Gleichstand. Allerdings haben sie sehr viel mehr kleine Schlachten gewonnen, die Versorgung der Weißen Armee so schwerwiegend behindert, dass Denikin auch zum Beispiel nicht gegen Moskau vorrücken könnte, wie wir später noch sehen werden. Und sie haben in der Art, wie sie vorgegangen sind, eben diese mobilen Infanterietaktiken, wie ich schon am Anfang gesagt habe, vorweggenommen, indem sie einfach diese Tatschankas benutzt haben, um mit der Kavallerie zusammen vorzurücken, schnell mobile Maschinengewehrstellungen einzurichten. Und damit auch haben sie mehrere Male so überraschend an Punkten zuschlagen können, wo sie nicht erwartet wurden, dass die Weiße Armee trotz ihrer konventionellen Überlegenheit nicht in der Lage war, sie zu besiegen. Gut, von diesem militärischen Punkt kommen wir dann auch zu dem Verhältnis zu den Bolschewiki, das nämlich auch sehr geprägt war durch den Bürgerkrieg. Prinzipiell herrschte im aufständischen Gebiet ein sehr, sehr großes Misstrauen gegenüber den Bolschewiki, das sich auch darin sieht, dass allen Aufständischen verboten war, sich der Tscheka anzuschließen. Das war einige der wenigen Sachen, die bei Todesstrafe tatsächlich verboten war. Man hatte gesehen, wie die Arbeiterräte in Russland von Räten, die von den Arbeitern eingesetzt wurden, nach und nach wurden zu Räten, die von der Partei eingesetzt wurden. Und das hatte sich natürlich nicht mit dem Selbstverständnis der Aufständischen in der Ukraine in irgendeiner Weise vereinbaren lassen. Das ist auch das, was ich schon am Anfang gesagt hatte, eine der Regeln, die war, Parteien durften nur, wenn die Bevölkerung dem demokratisch zugestimmt hat, vor Ort überhaupt arbeiten und agieren. Und es war nicht erlaubt, dass die Partei von oben herab Räte und Delegierte der Räte einsetzt. Das erste große Ereignis in dem Verhältnis zwischen den Bolschewiki und der Machnochtschina war im Juli 1919, als etwa 40.000 Soldaten auf der Krim von der Roten Armee zur Machnochtschina desertierten. Sie waren sehr unzufrieden damit, dass sie vor der Weißen Armee zurückweichen sollten, die sich gerade im Osten, also östlich von der Ukraine, im Kaukasus unter Denikin gesammelt hatte. Und als sie in der Ukraine angekommen waren, hatten sie auch die Revolution dort als eine authentischere Revolution wahrgenommen. Die Bolschewiki hatten dadurch ihre Präsenz in der Ukraine zunächst im Sommer 1919 verloren, was auch wieder dazu beigetragen hat, dass sie in der Ukraine selbst keine große Machtpräsenz erst einmal hatten. Und dieses Ereignis ist vermutlich auch eines, weshalb Trotzki mit dieser Vehemenz dann gefordert hat, den Anarchismus im gesamten Gebiet, in dem die Bolschewiki Einfluss hatten, mit einem eisernen Besen auszufegen, weil er natürlich gesehen hat, die Bolschewiki verlieren dadurch Kontrolle. Ihnen laufen wirklich zu tausenden Leute teilweise über, wenn die entsprechende Organisation da ist. Im selben Sommer 1919 hatte Denikin sich, wie gesagt, angefangen zu formieren, die zaristischen Kräfte angefangen zu einen im Kaukasus und bedrohte zu diesem Zeitpunkt mit der Weißen Armee Moskau. Er stand wirklich schon kurz davor, 400 Kilometer vor Moskau, woraufhin Machno mit der Roten Armee ausmacht, dass er jetzt in die Offensive geht. Er hatte vorher sich vorsichtig zurückgezogen, unter anderem, weil unklar war, wie wird die Rote Armee agieren, wie werden die bürgerlichen Kräfte agieren, die im Westen die aufständische Armee bedroht hatten. Machno wendet nach diesem Rückzug jetzt plötzlich seine Armee, besetzt eigentlich die gesamte Südukraine, wo auch die Weiße Armee nicht viele Einheiten hatte, und nimmt dabei die großen Versorgungszentren der Weißen Armee ein. Das heißt, die Front bei Moskau, die, von der einige Historiker sagen, vermutlich sogar bis zum Winter bis nach Moskau vorgedrängt wäre, bricht mehr oder weniger zusammen. Die Menschen desertieren dort, weil ihnen die Nahrungsmittel fehlen, weil ihnen die Munition fehlt. Und Denikin versucht dann panisch, indem er seine besten Kosaken-Kavallerietruppen in die Ukraine verlegt, das Ganze noch einmal zu retten. Die Rote Armee nutzt wiederum das, weil Denikin seine Elitetruppen fehlen und die Truppen immer schlechter versorgt sind, und drängen ihn wieder in den Kaukasus zurück. Denikin wird vernichtend geschlagen, die paar Reste von seiner Armee, die noch übrig sind, desertieren daraufhin und schließen sich zum Teil später nochmal Wrangel an. Aber die Bedrohung durch Moskau, die sehr, sehr real war wirklich im Sommer 1919, ist erst einmal gebannt. 1920 dann, nach dem Sieg über Denikin, löst Trotzki das Bündnis mit Machno auf. Und wegen der häufigen Desertationen, die innerhalb der Ukraine bei der Roten Armee immer wieder aufgetreten sind, und weil die Bauernbevölkerung der Gebiete, in die die Rote Armee vorrückt, sowohl in den bürgerlichen Gebieten als auch in den anarchistischen Gebieten, nicht mit der Roten Armee richtig kooperiert, befiehlt Trotzki schlussendlich eine eigentlich Terrortaktik. Also Dörfer werden teilweise komplett gesäubert von anarchistischen Sympathisanten, und man nimmt Geiseln, um zu gewährleisten, dass die Rote Armee durch die Dörfer versorgt wird. Man schätzt, dass dabei wirklich tausende Bauern ums Leben gekommen sind. Ich habe Zahlen gefunden, die von ein paar Zehntausend bis zu sogar Hunderttausenden Toten in der Zeit variieren. Währenddessen auf der Seite der Machnochtschina ist eigentlich fast schon so eine gewisse Naivität zu sehen. Bei Siegen über Einheiten der Roten Armee werden die höheren Generäle und Kommandanten zwar hingerichtet, der Rest wird allerdings entwaffnet, ihnen wird gesagt, schließt euch entweder uns an oder geht nach Hause und führt dort die Revolution durch. Trotzki lässt daraufhin Sondereinheiten einrichten, um diese Leute, die nach Hause gehen, wieder einzufangen und wieder in die Rote Armee einzugliedern. Und es ist natürlich die Frage, wie idealistisch war das tatsächlich? Laut Augenzeugenberichten zumindest soll das selbst zu den widrigsten Zeiten, als die Machnochtschina wirklich an allen Fronten Probleme hatte, immer noch so gehandhabt worden sein. Also ich selber muss sagen, das hat schon einen recht naiven Charakter, weil de facto hat das dazu geführt, dass immer wenn sie mit ihrer ja durchaus erfolgreichen Taktik eine Einheit der Roten Armee umzingelt hatten, sehr viele Gefangene gemacht haben, die ihnen dann ein paar Wochen später wieder entgegengestanden hatten und wieder von Trotzki ausgerüstet worden waren gegen die Anarchisten. Es hat leider nicht funktioniert, der hohe idealistische Anspruch, dass diese nach Hause gehen und sich gegen die Bolschewiki wenden würden. Die Rote Armee zieht sich in diesem Zeitraum auch bewusst doch einmal aus Teilen der Ukraine zurück und eröffnet damit der Weißen Armee, den Resten der Weißen Armee unter General Wrangel, eine Front gegenüber dem aufständischen Territorium. Die Kosaken der Weißen Armee nutzen das auch, um in das freie Territorium vorzurücken. Allerdings gelingt es Machno, die Zaristen wieder durch einen Gewaltmarsch, durch ein schnelles Operieren zu überraschen und den großen Teil der Armee festzusetzen, 4000 Gefangene zu machen, große Mengen an Munition und Vorräten zu erbeuten, was die aufständische Armee eigentlich gerettet hat. Sie selbst hatte fast schon ihre gesamten Vorräte verbraucht. Und Wrangel erreicht sein Ziel nicht, die Ernte in der Ukraine einzunehmen, mit der die Weiße Armee hätte versorgen können, was eventuell auch hätte bedeuten können, dass sie danach wieder das Gebiet der Bolschewisten hätte bedrohen können. Im Oktober 1920 merkt dann auch Trotzki, dass die Weiße Armee tatsächlich immer noch eine reale Bedrohung in dem Gebiet ist, und bietet der aufständischen Armee nochmal ein Bündnis gegen die Zaristen an. Die aufständische Armee ist, wie man sich vorstellen kann, zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr misstrauisch und zögerlich, einigt sich dann allerdings unter bestimmten Bedingungen darauf, das Bündnis anzunehmen, einfach weil sie auch selbst keine gute Versorgungslage mehr hatten und militärisch von allen Seiten umzingelt waren. Die Bedingungen waren dabei, die Machnochtschina wird komplett in die Befehlsstruktur der Roten Armee eingegliedert und Machno wird als Kommandant seines Amtes enthoben. Darauf hat man sich eingelassen, hat allerdings auf der anderen Seite gefordert, die Freilassung aller anarchistischen Gefangenen in Russland, die Erhaltung der freien Rätestruktur innerhalb der Ukraine und die Veröffentlichung dieser Abmachung in allen Zeitungen, inklusive den bolschewistischen Zeitungen. Was danach tatsächlich passiert ist, ist, das Abkommen wurde zunächst gar nicht veröffentlicht. Da Dann einige Wochen später, nachdem Machno viel Druck ausgeübt hatte, wurde der erste Teil des Abkommens über den militärischen Teil, die Eingliederung der Machno China in die Rote Armee, abgedruckt. Und eine Woche später dann der restliche Teil, wobei der Teil weggelassen wurde, in dem drin stand, dass die freien Rätestrukturen innerhalb der Ukraine erhalten werden sollten. Die Repressionen gegenüber den Anarchisten nahmen auch zu, es wurden keine Gefangenen freigelassen und die Verhaftungen hatten sich eher noch intensiviert. Das Ganze zeigt die Strategie der Bolschewiki in dem Zeitpunkt ganz gut. Der russische Anarchist Volin beschreibt, dass er, als er inhaftiert wurde, gefragt hat, wie könnt ihr euch eigentlich Revolutionäre nennen, wenn ihr Machno so hintergangen habt? Und der Kommissar, der ihn inhaftiert hat, hat gemeint, ja, ich meine, du wirfst uns vor, dass wir keine guten Revolutionäre sind, aber schau, wir sind nur gute Staatspolitiker. Wir haben Machno benutzt, als wir ihn gebraucht haben, und wir haben halt als gute Staatspolitiker ihn wieder fallen lassen, als er für uns ein Problem wurde. Das heißt, die Bolschewiki hatten einfach ein Verständnis, in ihrem Verständnis die Pflicht, dass die bolschewistische Organisationsform die einzige ist, die akzeptiert werden kann, und dass alles andere eine Bedrohung für die Revolution ist. Und eine sehr realpolitische und manchmal auch zynische Sicht auf die Politik. Im November 1920 dann wird schließlich Wrangel und die Reste der Weißen Armee durch die gemeinschaftliche Arbeit der Aufständischen Armee und der Roten Armee geschlagen. Wrangel flieht aus Sewastopol mit Hilfe der britischen Marine. Und zwei Wochen später sollte daraufhin geklärt werden, wie das Bündnis weiter stattfinden soll zwischen der Aufständischen Armee und der Roten Armee. Als die Delegation der Machno China dort angekommen war, wurde sie bei Eintreffen sofort verhaftet und noch am selben Tag erschossen. Ähnlich war auch mit den Abteilungen der Schwarzen Armee innerhalb der Roten Armee eigentlich überall vorgegangen worden. Da zeigt sich auch, dass die Bolschewiki sehr, sehr gut organisiert waren. Der Befehl war schon vorher im Geheimen lange dargelegen, und man brauchte eigentlich nur kurz quasi die Leute aktivieren, und sie haben die Anarchisten innerhalb von einer Nacht alle verhaftet und hingerichtet. Trotzki ließ 5 Armeen mit 350.000 Mann insgesamt in die Ukraine abziehen. Wir erinnern uns, zum Höhepunkt ihrer Zeit hatte die Aufständische Armee etwa 100.000 Mann umfasst, um die anarchistische Präsenz in der Ukraine endgültig auszulöschen. Trotzki war wirklich sehr, sehr besessen davon, jegliche anarchistische Präsenz innerhalb Russlands auszumerzen. Man darf nicht vergessen, dass auch der Aufstand in Kronstadt in demselben Zeitraum stattgefunden hat. Die Bolschewiki hatten das Ganze wirklich als eine Bedrohung der Revolution wahrgenommen. Die Machno China hatte noch bis August 1921 Widerstand geleistet. Dass sie so lange überhaupt Widerstand leisten konnten, lag nur daran, dass sie durch die lokale Bevölkerung gut unterstützt wurden und dass sie auch diese Guerillataktik gefahren hatten. Allerdings waren sie von Ausrüstung und Mannstärke einfach komplett unterlegen. Machno flieht im August 1921 nach Rumänien und dann später schlussendlich bis nach Paris. Es gibt allerdings bis in die 40er Jahre noch Strukturen der Aufständischen Armee innerhalb der Ukraine. Es wird berichtet, dass während dem Zweiten Weltkrieg Partisanenverbände immer noch diese schwarze Flagge gehisst hatten, als sie gegen die Nazis und gegen die Stalinisten in den Kampf gezogen waren. Gut, die Revolution war also in diesem Zeitpunkt niedergeschlagen. Die Geschichte zeigt dann, die Ukraine wurde zur sowjetischen Republik gemacht und an die UdSSR angegliedert, und wie danach weiter verfahren wurde, muss uns da gar nicht so sehr interessieren. Was jetzt interessant ist, ist, wie wurde das von den Anarchisten aufgearbeitet, die aus dem Gebiet fliehen konnten und ins Exil konnten. Hier sehen wir noch ein Foto von Machno 1925, von Kriegsnarben gezeichnet. Er konnte auch nur noch humpelnd laufen, weil ihm eine Kugel einmal das gesamte Fußgelenk zerschossen hatte. Er flieht in diesem Zustand über Rumänien, über Polen, über Deutschland bis nach Paris, arbeitet dort als sehr unklamoröser Arbeiter am Fließband bei Renault und tritt 1926 einer Organisation von russischen Exilanarchisten bei, wo er dann Co-Autor von die organisatorische Plattform der libertären Kommunisten oder auch die organisatorische Plattform der Allgemeinen Anarchistischen Union in einer anderen Übersetzung wird und damit Mitbegründer der plattformistischen Strömung des Anarchismus. Der Plattformismus ist so ein bisschen der Versuch dieser russischen Exilanarchisten aufzuarbeiten, was schiefgelaufen ist und was gut funktioniert hat innerhalb der Revolution. Es wird sehr, sehr, sehr dort beklagt, das ist auch etwas, worauf Aschinow immer wieder pocht. Die Anarchisten hatten nicht genügend Organisationsfähigkeit, gerade am Anfang der Revolution, und es hatte nicht genügend Solidarität gegeben. Das, was Aschinow beklagt, ist, es gab innerhalb der Städte Russlands viele Anarchisten, die eigentlich gebraucht worden wären, um die Räte gerade in den Städten einzusetzen, weil die hatten Erfahrung darin, wie Räte in Städten funktionieren könnten, die sich der Machnowschina nicht angeschlossen hatten, nicht in die Ukraine gefahren sind, weil sie so alle auch ein bisschen, ihnen war das nicht revolutionär genug. Sie hatten so ein bisschen das Gefühl, die sind ideologisch nicht rein genug und sie wussten nicht so richtig, kann man das jetzt unterstützen oder ist es dann nicht auch so wie ein bisschen wie bei den Bolschewiki, dass man da autoritäre Strukturen am Ende unterstützt. Später, als dann die Erfolge der Machnowschina da waren, sind auch mehr Anarchisten in die Ukraine gekommen. Aber es war alles zu wenig, zu spät nach der Analyse von Aschinow. Gleichzeitig wurde die Idee einer Partei als Speerspitze der Revolution wie in der leninistischen Theorie komplett von den Plattformisten abgelehnt. Stattdessen wollte man eine Organisation gründen, die die Idee des Anarchismus effektiv in einer Revolution vorherrschend machen kann, indem sie sie in der Arbeiterbewegung verbreitet, indem sie den Arbeitern selbst ermöglicht, sich zu organisieren, wenn die Revolution dann ausbricht. Dabei war auch ein wichtiger Teil der Analyse, Aschinow meint in seiner Bewertung der russischen Revolution, dass in dieser Spontanität oft den Menschen der Enthusiasmus nicht gefehlt hat. Die Leute wollten Arbeiterräte einrichten, in denen sie selbst ihr Leben bestimmen, aber ihnen hat einfach oft die Organisation gefehlt, was von Bolschewiki genutzt wurde, um ihre Leute einzusetzen, was von Arbeitern dann empfunden wurde als, naja, endlich kümmert sich mal jemand um was. Was von den Plattformisten angesehen wird als, das muss eine anarchistische Organisation übernehmen. Das muss demokratisch passieren, ja, aber es muss passieren. Die Grundprinzipien waren deshalb eine ideologische und taktische Einheit. Das heißt, wenn in den Diskussionen und im demokratischen Prozess Entscheidungen getroffen wurden, dann sollten die auch von der gesamten Plattform getragen werden. Alle Mitglieder der Plattform sollten sich dieser Ideologie verpflichtet fühlen und den taktischen Entscheidungen verpflichtet fühlen und diese auch umsetzen. Es wurde so gesagt, man durfte auch seine eigene Meinung sagen, aber man musste dann immer dazu sagen, das ist jetzt gerade etwas, was ich glaube, das ist nicht Teil der Plattform. Also quasi, wenn man sagt, naja, aber ich bin eigentlich eher individualistischer Anarchist und bin gegen diese Form der Organisation, aber die Plattform sagt das und das. Das war so der Versuch, ein bisschen auch die Ideen des demokratischen Zentralismus von Lenin in eine Art anarchistisches Gewand zu stecken. Die kollektive Verantwortung wurde immer wieder betont. Es wurde gesagt, man sollte füreinander verantwortlich sein und sich auch gegenseitig Rechenschaft schuldig sein. Und eine hohe Selbstdisziplin wurde verlangt von den Leuten darin, diese Entscheidung auch umzusetzen. Prinzipiell gab es Föderalismus und demokratische Struktur immer noch als die Bedingung. Es wurden immer noch per imperativem Mandat Leute entsendet und die untersten Strukturen, die waren immer noch zumindest im Prinzip autonom. Man hatte dann natürlich innerhalb der Ideen der ideologischen und taktischen Einheit eine gewisse Verpflichtung gegenüber den Entscheidungen, die stattgefunden haben. Und was es auch noch sehr unterscheidet von der leninistischen Idee, ist, die ganze Organisation sollte sich der Arbeiterklasse selbst zuwenden, sich um Probleme der Arbeiterklasse kümmern, dadurch Bewusstsein innerhalb der Arbeiterklasse schärfen und die Ideologie des Anarchismus innerhalb der Arbeiterklasse verteilen. Und nicht so sehr verstanden sie sich als eine Organisation, die eine intellektuelle Avantgarde der Linken heranziehen möchte, wie es der Leninismus eigentlich eher gesehen hatte. Zumindest in der Organisation vor der Revolution. Als das Werk geschrieben wurde, wurde es zunächst von der überwältigenden Mehrheit der Anarchisten eigentlich abgelehnt. Einige wenige hatten es gelobt und es ist auch dann später etwas mehr anerkannt worden. Allerdings die meisten Anarchisten, gerade so, ich glaube Malatesta war einer, der sehr stark dagegen geschrieben hatte, hatten das so als eine Bolschewisierung des Anarchismus empfunden, als ein, ja, aber dann seid ihr doch genauso schlimm wie die Leninisten quasi. Trotzdem sind viele dieser Erfahrungen dann in die Spanische Revolution Revolution 1936 eingeflossen. Unter anderem auch viele Veteranen der aufständischen Armee hatten in den internationalen Brigaden während der Spanischen Revolution gegen Franco gekämpft. Und der Plattformismus ist heute auch noch sehr, sehr einflussreich in vielen Teilen der Welt. Die Black Rose Anarchist Federation in den USA zum Beispiel ist plattformistisch. Viele der Organisationen in Südamerika sind plattformistisch. Und auch in Frankreich und Italien gibt es noch große plattformistische Organisationen. Machno selbst traf 1927 in Paris Ascaso und Durruti, die zu dem Zeitpunkt gerade, glaube ich, sogar im Exil dort waren. Und er betonte im Gespräch mit ihnen, dass er eine sehr, sehr große Hoffnung hatte, dass es in Spanien eine noch bessere, noch authentischere anarchistische Revolution geben könnte. Er sagte, sie hätten ein gewisses Gespür für Organisation, das ihnen damals in Russland gefehlt hatte. Und er meinte auch, dort gibt es ein sehr viel ausgereifteres Industrieproletariat, das trotzdem anarchistischen Prinzipien verpflichtet war. Und er war eigentlich sehr, sehr enthusiastisch, was die Idee einer Revolution in Spanien angeht. Und er hatte auch versprochen, egal wie es mir dann geht, egal wie alt ich bin oder so, wenn es bei euch losgeht, dann werde ich mich euch anschließen. Leider ist er 1934 gestorben und konnte selbst nicht mehr im Spanischen Bürgerkrieg kämpfen. Und damit endet auch so ein bisschen das Kapitel des Anarchismus in der Ukraine. Für die Diskussion habe ich ein paar Fragen mir überlegt, die ein Anstoß sind über Sachen, die wir jetzt hier sprechen könnten. Das ist keine Verpflichtung, jeder kann hier gerne auch eigene Fragen stellen und ich bin sicher, es sind auch einige jetzt im Raum. Eine interessante Sache ist, dass Trotzki schreibt in seinen Memoiren, und ist die Frage, wie glaubwürdig Trotzki hier ist, es hätte tatsächlich einen Moment gegeben, in dem er und Lenin darin übereingekommen waren, eigentlich könnte man den Anarchisten ihr Territorium überlassen, solange die Bevölkerung dort auch damit einverstanden ist, und dieses Experiment laufen lassen. Also selbst die hatten ein gewisses Interesse daran, naja, es könnte ja vielleicht doch funktionieren, vielleicht kann man das mal anschauen, um zu gucken, welche Lektionen wir auch daraus lernen können. Wäre also eventuell unter anderen Umständen eine Kooperation denkbar gewesen oder war es so, dass die Prinzipien so unterschiedlich waren und beide Seiten so stur waren in ihren Haltungen, dass es eigentlich zum Scheitern verurteilt gewesen wäre? Denn was ist von diesen Strukturen zu halten? Das ist für Anarchisten eine interessante Frage, weil viele Anarchisten sagen, das waren eigentlich keine sehr anarchistischen Prinzipien, weil es so etwas wie Mehrheitsentscheidungen gab, weil es sehr hohe Verbindlichkeit gab von Entscheidungen, die dann auch so durchgeführt werden mussten. Und auch diese Kritik am Plattformismus, dass es eine Bolschewisierung des Anarchismus gewesen wäre, hat die als solche Bestand? Das ist eine interessante Frage. Und hallo! Hallo! Und sehr grundlegend natürlich immer dabei, und das für mich auch in jeder geschichtlichen Betrachtung immer der Hauptpunkt, was können wir daraus lernen? Also welche Lektionen können wir lernen, die uns bei unseren Kämpfen, bei unseren Herausforderungen in der heutigen Zeit helfen? Ja gut, würde ich sagen, danke fürs Zuhören und ich bin mir sicher, es gibt Fragen. Applaus. Okay. Die erste Frage wäre... Ich mache einfach erstmal eine kurze Pause, ja? Okay, kurze Pause ist auch in Ordnung. Kurze Pause. 5 Minuten Raucherpause. Und dann gehen wir weiter. Ja, Rocky. Ah, mach mir einen Kaffee. Das war genau eine sehr, sehr schöne Aufbereitung von so einer